Detroit. Aus 360 Grad in 15 Minuten. Aus Holland, Charlie Lohner, seid ihr schon bereit zu feiern? Wir kommen so langsam mit der Wahrheit raus. Wir haben euch auch ein paar Weihnachtsgeschenke mitgebracht. Für die Leute, die ein bisschen mehr Gas geben wollen heute Nacht, wir haben ein paar Starsplash-T-Shirts dabei. Aber wir müssen die Stimmung ein bisschen steigern hier. Wir sind immer noch live auf Sunshine Live und ihr 360 Grad seid viel zu leise! Mix Mission 06. This is Sunshine Live. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Ich sehe keine Hände. Ich hab gesagt, ich sehe keine Hände! Also Bochum, Frankie hat gesagt, die Hände hoch und das heißt, dass all die Hände hoch sind. Komm, lass mal sehen. Bisschen klatschen. Come on. So, Bochum, in der nächsten Stunde viel, viel Spaß. Hier ist aus Holland für euch Charlie No Noise. things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, herrlich, you'd see my different side. Okay, Bochum, put your hands in the air. Come on. Let me see you. Und ich möchte gerne, dass sie ganz laut schreit für meine leckeren Puffgänger. Make some noise for Frankie Tunes! Ja. Also weißt du was, wir brauchen ein bisschen Feuerzeuge hier. Oder Handys hoch. Es ist bald Weihnachten. Zeig es mal. Ich sehe noch gar nichts. Ja, einen. Zwei. Ja, so sieht das lecker aus, Jungs. Meine Kanonen. Und ich weiß, wie das geht. Wir singen gleich zusammen. But he sees he's not me, he's not my family. In your head, ja, ich muss noch ein bisschen mehr trinken, Bochum. Okay, ihr leckere Stricher, ich brauche Hände. All die Hände, Bochum, come on! 1, 2, 3, 4! Come on! Your mama. Now I'm smoking your mota, eh? I wanna puff. some of the Dutch stuff. I wanna puff puff, give me the green green stuff. I wanna puff puff, some of the Dutch stuff. I wanna puff puff, give me the green green stuff. I wanna puff puff, some of the Dutch stuff. I wanna puff puff, give me the green green stuff. I wanna puff puff, some of the Dutch stuff. I wanna puff puff, give me the green green stuff. I wanna puff puff, some of the Dutch stuff. Trackstore Mix Mission 06. This is Sunshine Live. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Hey, loco. I like to smoke the Dutch green stuff, huh? Purple haze. White Widow. That's the kind of shit I want to blow. Your mama, now I'm smoking your mota. It's time to get high. Also, ich muss ein Ding sagen: Für die T-Shirts ist es noch viel zu leise in diesem Puff. Ist das freie Bochum? Take my thoughts with you, and when you look behind, You will surely see a face that you recognize. Die Trackstar Mix Mission aus X, live aus dem 360 Grad in Bochum. Für euch an den nächsten Augenblick Charlie Low Noise. Ich werde es diesmal ein bisschen kürzer machen, denn es ist selten genug, dass wir ihn on air haben. Das ist eine große Ehre für die Trackstar Mix Mission, dass wir ihn hören dürfen. Wird jetzt noch auflegen bis um 2 Uhr für euch. Danach gibt's dann etwas, was sehr, sehr selten geworden ist. Starsplash, also Frankie Tunes und Charlie Low Noise werden dann zusammen eine Stunde auflegen. Da bin ich sehr gespannt, was es da zu hören gibt. Mit Sicherheit jede Menge ältere Sachen von denen und das wird richtig geil werden. Gestern im Gespräch mit Frankie Tunes haben wir uns ein bisschen länger mit ihm unterhalten. Er hat eine Aussicht gestellt, dass es im nächsten Jahr eine neue Starsplash geben wird. Da wird fleißig produziert, man weiß noch nicht so genau wann. Februar, März vielleicht wird es werden, hat er gesagt. Und was es vom Style her wird, ob so aufgebaut werden wird wie die alten Starsplash-Scheiben, also eine kommerzielle A-Seite und eine sehr, sehr klubbige, thematisch völlig anders aufgebaute B-Seite. Das weiß man nicht so genau, aber möglich ist es. Es ist aber genauso möglich, dass die A-Seite mehr typischer Starsplash-Stil sein wird und die B-Seite einfach eine andere Version davon. Müssen wir uns überraschen lassen. Jetzt erstmal will ich euch noch den Charlie Low Noise lassen. In der 34. Stunde Trackstar Mix Mission aus 6 live aus dem 360 Grad in Bochum. Die Trackstar Mix Mission 06. We just can't get enough. Powered by Trackstar, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Warte. Ich höre gar nichts. Seid ihr noch wach, Bochum? Okay. fucked your mama last night, huh? That pussy's nice, eh? Puta madre! Puta madre! Puta, puta madre! Puta madre! Puta, puta madre! Puta madre! Puta, puta madre! Puta madre! I fucked your mama, eh? Your mama, eh? Gewoon Nederlands gaan praten tegen jullie. Hoe is het nou met jullie, Bochum? Begint ze goed, schön? Hoe is het nou met jou? Goed, mooi. En wie brauchen die Hände, Bochum? Your mama, eh? Ja, Dankeschön.